Lies jetzt die Aufgabe 5. Aufgabe 5. Wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich immer in den kleinen Laden in unserer Nachbarschaft, gleich um die Ecke. Ich gehe gern dorthin, weil die Verkäuferin immer so nett ist. Okay, die Preise sind ein bisschen höher als im Supermarkt und ich finde auch nicht immer alles, was ich brauche. Das ist mir aber egal. Ich mag supergroße Geschäfte nicht. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich immer in den kleinen Laden in unserer Nachbarschaft, gleich um die Ecke. Ich gehe gern dorthin, weil die Verkäuferin immer so nett ist. Okay, die Preise sind ein bisschen höher als im Supermarkt und ich finde auch nicht immer alles, was ich brauche. Das ist mir aber egal. Ich mag supergroße Geschäfte nicht. Ende von Teil 1.